Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauch dich, oh ich brauch dich, Jesus, ja ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, o Jesus, steh mir bei, dass ich bis in den Tod dir bleibe stets getreu. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, in Freude wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, für mich nur wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Ich brauch dich, oh ich brauch dich, Jesus, ja ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, Herr Jesus, Gottes Sohn. Mit dir ererb ich einst des ewigen Lebens Kron. Ich brauch dich, oh ich brauch dich, Jesus, ja ich brauch dich. Ich muss dich immer